Fünfter Brief. Die verzauberte Welt existiert jetzt. Liebe Vanessa, gestern habe ich dir ein bisschen über Geschichte geschrieben. Ich habe erzählt, wie uns die verzauberte Welt vergangener Zeiten verloren ging. Von Galilei, Newton und Descartes war die Rede. Und wenn man jetzt all diese erstaunlichen Dinge hinzunimmt, die die Wissenschaftler seit jeder Zeit entdeckt haben, bist du vielleicht ein wenig ratlos und fragst dich, gibt es denn irgendwo in der Welt noch Platz für Geist, Bewusstsein, Gefühl oder Seele, für all das, was die Menschen einst empfunden haben und wovon sie sprachen? Haben Geister, Götter, Engel, Kami, Dralas und all die anderen Wesen noch einen Ort, an dem sie sein können? Lass mich dir etwas Merkwürdiges erzählen, etwas, das ich heute Morgen erlebt habe. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht mit dem Gedanken, dass ich uns am Ende meines gestrigen Briefes vielleicht in die gleiche Falle geführt habe, in die auch unsere Gesellschaft getappt ist, zu vergessen, dass die Wissenschaft lediglich Geschichten erzählt und am Ende die Geschichten zu glauben, die den Geist aus dem Universum zu verbannen scheinen. Ich schlief danach nicht allzu gut, denn mich beschäftigte die Frage, wie ich uns aus dieser Falle wieder herausbekomme. Beim Aufwachen heute Morgen hatte ich noch immer dieses Gefühl. Ich ging dann erst einmal duschen. Und als ich mir den Kopf gerade so richtig eingeseift hatte, wurde das Wasser ohne Vorwarnung plötzlich kalt. Ich habe mich schnell kalt abgespült, abgetrocknet, angezogen und dann Frühstück gemacht. Dabei überlegte ich, wie ich am besten erklären könnte, dass in der Welt, die die Wissenschaft hervorgebracht hat, ganz sicher noch Platz für Götter oder Drala-Energien ist. Zugleich aber ging mir der Gedanke nicht aus dem Kopf, weshalb das warme Wasser gerade an diesem Morgen ausgegangen war. Und dann dachte ich, Koinzidenz. Und gleich war mir klar, dass Koinzidenz die Antwort auf beide Fragen ist. Der Platz der Dralas in dieser Welt hat etwas mit Koinzidenz zu tun. Und das plötzliche Kaltwerden des Wassers war auch Koinzidenz und zugleich bedeutungsvoll. Ich könnte sagen, es war eine Botschaft von den Dralas, die mir mitteilte, dass bedeutsame Koinzidenz die Antwort auf die Frage nach ihrem Ort in der jetzigen Welt enthält. Koinzidenz ereignet sich in einem bestimmten Augenblick, jetzt. Und Wissenschaftler haben absolut nichts über bestimmte Augenblicke zu sagen. Die Wissenschaft ist außerstande, etwas zu irgendeinem bestimmten realen Augenblick zu sagen. Nun gibt es sicherlich eine ganz handfeste Ursache für das Ausfallen des warmen Wassers heute Morgen. Wahrscheinlich ist irgendetwas mit der Heizanlage nicht in Ordnung. Wissenschaftlich wäre jedoch niemals zu erklären, wie und wieso ausgerechnet an diesem Morgen all die Faktoren zusammenkamen, die einen Ausfall des warmen Wassers bewirkten. An dem Morgen, an dem es so wichtig war, dass mir die Koinzidenz wieder einfiel. Verstehst du? Da spielt noch etwas anderes mit. Wie kommt es, dass in diesem bestimmten Augenblick eine bestimmte Erfahrung stattfindet? In dieser Frage ist die Idee der Zeit selbst angesprochen. Wir glauben, dass unser Leben entlang einer universalen Zeitlinie verläuft, die für jeden und überall im Universum die gleiche ist. Nehmen wir uns also einen Augenblick Zeit, um eben diese unser Leben so sehr beherrschende Zeit zu betrachten. Um seine berühmten Bewegungsgesetze formulieren zu können, nach denen ein von einer Kraft angestoßener Materieklumpen sich bewegt oder Planeten die Erde umrunden, musste Newton einiges voraussetzen. Er musste voraussetzen, dass es einen feststehenden Hintergrund für alle Bewegungen gibt. Er musste auch annehmen, dass es überall im Universum stets denselben fixen Hintergrund geben muss, vor dem und dem gegenüber sich alles bewegt. Diesen Hintergrund nannte er absoluter Raum. Dieser Raum war leer und passiv, und es gab keinerlei Interaktion zwischen ihm und seinen Inhalten. Er war die Bühne, auf der das Schauspiel des Universums spielt. Außerdem musste er sich eine universale Zeit vorstellen, die für alle Planeten und alles andere im Kosmos dieselbe war, die aber nicht an irgendetwas im Universum gebunden war. Er nannte sie die absolute Zeit. Vergiss bitte nicht, dass Newton sich diesen Raum und diese Zeit lediglich vorstellte. Er sagte das auch selbst. Das sind nur Hypothesen.